Zur Begrüßung des zweiten gelungenen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 in der TVRK veröffentlichten jüngst die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft, die britische Zuze-Ideologie-Studiengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Solidaritätskomitee für Frieden und Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Erklärung und die Zweistelle Stock on Trent der britischen Zuze-Ideologie-Studiengruppe eine Erklärung. Darin bezeichneten die Organisationen den Testschuss der Rakete in der TVRK als ein legitimes Recht eines souveränen Staates für die nationale Verteidigung. Angesichts der aggressiven Handlung der USA mit Waffengewalt und Willkür überall in der Welt bedeutet die allseitige Verstärkung der atomaren Abschreckungskraft durch das koreanische Volk eine kluge Gegenmaßnahme.